In einen Wagen fährt ein Gamer. Da steigt so eine Alte bei ihm ein. Einfach so. Ein Pechzinotte am Bord. NPC-Nutte an Bord. NPC-Nutte an Bord. NPC-Nutte an Bord.